I mean, two or four games. It's probably going to be all shit, so like that, they need to probably make that in the league in Hamburg. Sagen wir nach New York. Dann muss ich ja einen gewissen Kurs geben. Kann ich es irgendwie Kurs geben, einen direkten Kurs geben? Ja, dann muss ich schicken, dass ich mal ich muss Dinge tun, die eben nicht in Ordnung sind. Also einen Kurs vorgeben, damit ich auch sicher bin. Entschuldigung, ich muss Ihre Toilette benutzen. Einmal geht gerade auf. Und da steht Privatfrage. Die werden der Widersprecher, die werden der Gründung nicht widersprechen. In dem Moment, in dem du mehr als 12 plus ein minimal 12 plus ein Mitglied hast auf 13, dann ist es bereits unter allen gültigen Gesetzen und auch biblisch die Entscheidung des Volkes. Sie dürfen es nicht mehr verwehren. Darum wird ja auch gesagt, wenn du zu 12 ins Gericht kommst, dann ist es öffentlich, die Öffentlichkeit. Wenn wir nach gültigen Gesetzen Steuern zu zahlen haben, dann haben wir diese zu zahlen. Und das Problem ist, dass die meisten sogenannten Steuergesetze gar keinen räumlichen Anwendungsbereich haben. Es geht auch nicht darum, dass dann keine Finanzen da sind. Das wäre die Heilung. Es kann auch gut gefahren werden. Also, wenn wir das okay, okay, dann haben wir bei eigenen Vermögen gefahren, weil wir wieder bei Vergewaltigung und bei den Mord. Gibt es da schon Beträge? Die müssen individuell festgelegt werden. Ich kann keinen Fixbetrag festlegen. Dann bin ich wieder Fiktion, weil ich kenne ja, kenn ja die Voraussetzungen gar nicht. Das muss individuell festgelegt werden. Ich habe den Wunsch, dass wir jetzt vielleicht doch strukturiert durchgehen erstmal. Fragen uns notieren und die dann vielleicht im Anschluss stellen, damit wir jetzt nicht viele Kleinigkeiten haben, sondern erstmal das Große. Okay. Kannst du noch ganz kurz sagen, ob wir zum Mittagessen nachher eine Extrapause machen oder ob jeder nebenbei jetzt ist? Nein, wir machen schon eine Extrapause, ja. Okay. Dass wir einen Zeitplan haben. Okay. Noch nicht. Kommt hier eine Stunde. Ja, ja. Es geht nicht so genau, wann die Pause läuft. Die haben jetzt sowieso schon viel zu lange gehabt. Okay. Gehen wir mal zurück zu den Dingen. Die meisten Fälle, die wir zurzeit haben, sind einfach abwehren. Ja? Weil angreifen haben wir gar keine Zeit, weil wir erstmal alles abwehren müssen. Und um abzuwehren, haben wir gesagt, haben wir verschiedene Instrumente. Wir müssen aber auch noch was anderes erkennen. Ich kann keinen Fall abwehren, den ich nicht kenne. Und um einen Fall zu kennen, brauchen wir sehr viel mehr als nur ein Gerichtspapier ansehen. Bei dem Fall ist nämlich Folgendes involviert. Da ist der Ankläger, da ist der Staatsanwalt, da ist wahrscheinlich noch ein weiterer Anwalt, da ist ein Richter und zu guter Letzt auch wir. Und nachdem es um uns geht, müssen wir uns auch betrachten. Und das tun die meisten nicht. Und deshalb haben sie Probleme. Worauf will ich hinaus? Zuallererst, dass die meisten von uns überhaupt keine Selbsteinschätzung im Gericht haben. Die gehen rein und haben Angst. Ja? Gehen rein, einfach rein, haben Angst. Angst. Ja, warum haben sie Angst? Vor was haben sie Angst? Und das ist die erste Frage, die wir mal klären müssen, die Angst. Wenn wir Angst haben, sind wir manipulierbar. Es geht mit allen Dingen so. Und das ist ganz schlecht im Gerichtssaal, weil es das ist, wo der Richter darauf hinspielt, dass wir Angst haben. So. Und wenn wir Angst haben, dann müssen wir logischerweise was dagegen tun, sonst können wir die Angst nicht besiegen. Ja. Und was sollten wir dann eben machen als ersten Schritt? Die Angst ablegen. Bitte? Die Angst ablegen. Nein, wir müssen uns mal eine Frage stellen. Es gibt nicht viele Dinge, die wir tun müssen im Leben. Aber eines müssen wir immer tun, wenn wir vorwärts kommen wollen. Uns eine Frage stellen. Warum habe ich Angst? Kann mir einer sagen, warum ihr Angst habt? Wer würde jetzt Angst haben, ins Gericht zu gehen? Okay. Sag mir, warum du Angst hast, ins Gericht zu gehen. Warum du Angst hättest, wenn du jetzt ins Gericht gehen müsstest? Ja, aufgrund meiner Unwissenheit hätte ich Angst, unter die Räder zu kommen, nach dem, was wir jetzt schon ansatzweise wissen, wie das System ist. Das ist, glaube ich, die Unwissenheit meine größte Angst, dass ich nicht weiß, wie ich damit umzugehen habe. Im Großen und Ganzen ist deine Unsicherheit deine einzige Angst wirklich. Denn wärst du sicher, brauchst du keine Angst haben. Ich bin mir sicher, ich komme da durch. Und genau dahin müssen wir. Jetzt muss ich fragen, warum bin ich unsicher? Die Antwort hast du mir schon gegeben. Weil du dich nicht auskennst. So. Du musst zu, das hört man. Okay, da drüben. Okay. Also, die Schlussfolgerung ist, da müssen wir uns eben auskennen lernen. Und das ist gar nicht so schwer. Die meisten glauben, sie bräuchten ein Studium dafür. Das brauchst du sicher nicht. Wir brauchen nur ein paar Dinge erkennen. Und das Erste, was wir erkennen müssen, ist, wenn wir in den Gerichtssaal hineingehen, werden wir angelogen. Das ist das Erste, was wir wissen müssen. Das ist in allen Gerichtsfällen so, also in den fiktiven Gerichten. Was steht auf deiner Ladung? Was steht auf deiner Ladung drauf, wenn du ins Gericht musst? In der Sache. In der Sache. Ja. Also das ist die erste Lüge. Man drückt uns auf, eine Sache zu sein. Und wenn ich kapiere, was die Sache ist, ja, dann habe ich die erste wichtige Erkenntnis. Die Sache ist die juristische Person. Das ist das, was man euren Eltern, euch durch eure Eltern aufgedrückt hat. Es ist ein Betrugsversuch, euch zu verkaufen. Ja, aber das stimmt nicht mehr so. Wir haben auch viel dazu getan. Die gehen jetzt schon mit den Begriffen, schreiben sie einem an, die wir jetzt schon gelernt haben. Bei mir steht zum Beispiel in der Ladung nicht mehr in der Sache, sondern der Rechtsstreit. Also früher stand immer in der Sache, jetzt steht schon Rechtsstreit. Und bei der Polizei ist es auch so, man ist nicht mehr wohnhaft, sondern da steht jetzt schon Wohnsitz. Also sie ändern ja, schon die gewisse Terminologien, du bleibst genau. Immer noch die Sache, weil du nämlich in was? In ein Rechts... Ja, was steht nochmal bei dir drin? Genau. Rechtsstreit. Der Rechtsstreit. Ja. Ja. Ein Streitgespräch oder so, kann ja nützlich sein. Was ist denn ein Streitgespräch? Diskussion. Es ist mehr als eine Diskussion. Das ist eine Anklage. Und da bist du wieder im fiktiven Bereich. Du bleibst in der Fiktion drin. Ein Rechtsstreit ist eine fiktive Angelegenheit. Da geht es nicht. Ja? Wenn die sagen würden, in der Schlichtungsangelegenheit, dann sind wir in der realen Welt. Ja? Es bleibt also dabei, ja, du hast recht, sie ändern das, ich habe das auch schon gesehen. Sie behandeln dich nach wie vor als Sache, wenn sie das heute auch schöner ausdrücken. Früher haben sie das so schön ausgedrückt, dass es sehr offensichtlich war. Jetzt wollen sie ja nicht mehr, dass man das gleich sieht. Okay, wir bleiben also in der Fiktion. Was ist denn der Was ist denn deren Vorteil, dass es die juristische Person gibt? Wisst, verstehen wir das? Ja. Genau, dass du eine Handelsware bist. Ja? Nein, das bist eine Handelsware. Ja? Und eine Handelsware hat kein Recht, sich zu verteidigen. Brauchen wir ja einen Aufseher, einen Bewacher und alles. Das geht ja hier nur um diese Dinge. Was ist denn gewöhnlich ein Wachdienst? Den holt man nicht in die Bank als Wachdienst, damit dort die Menschen geschützt sind. Da geht es nur um Dinge. Der Mensch ist doch nicht interessant im Wachdienst. Hauptsache, man kann keine Sachwerte der Bank wegnehmen. Im Kassobüro? Nee, im Kassobüro? Dass man in den Kassobüro schickt, um mit Geld zu kriegen von uns? Das ist auch eine normale Anschrift. Die wollen ja auch Anschrift. Es geht auch nur um Fiktives. Ja, was ist denn heute das, was wir als Zahlungsmittel benutzen? Es sind Scheine. Was haben die für einen Wert? Nichts. Papier. Ganz normal. Das haben ja die Rothschilds weggenommen. Früher waren ja mal Währungen generell goldgedeckt. Okay, Briggs versucht es zurückzubringen. Ja, oder sind auch relativ erfolgreich damit. Darum sind sie auch so ungeliebt von der Firma Rothschild. Weil sie versuchen, an dieses Papier der BRICS Bank einen Goldwert anzuhängen. So, solange wir mit diesen Gerichten arbeiten müssen, arbeiten wir in der Fiktion im Betrug. Und damit können wir sagen, du gehst in den Gerichtssaal und wirst betrogen. Man versucht mit dem Betrug Geburtsurkunde dich zu manipulieren und dich zur Sache zu erklären, damit das Menschliche in dir gar nicht mehr beachtet werden muss. Man vergewaltigt dich. Man macht dich zu etwas, was du nicht bist. So, jetzt haben wir das erkannt. Die machen uns zur Sache. Ich weiß aber, dass ich keine Sache bin. Und wenn ich dich jetzt anlange, ja, das ist Substanz, wenn ich eine Frage stelle, dann schaust du mich entweder ungläubig an oder gibst du eine Antwort, oder? Ja, so sehe ich das auch. Also bist du ein lebender Mensch, oder? Herz funktioniert noch, alles gut. Also du lebst. Ja, das ist so einfach ist das, ja? Das ist der Beweis. So, den wollen sie aber nicht anerkennen, weil sie schieben uns unter. Na, wir sind ja nicht leben, wir sind eine Sache. Wir sind die juristische Person, drum sprechen sie so an. Und wenn wir das nicht widerlegen, dann wird es nach 30 Tagen Wahrheit. Und das ist übrigens auch biblisch gedeckt. Sonst würde in Matthäus 18,15 nicht stehen, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh zu ihm hin. Das ist nicht geschrieben, also ja, du hast heute Nachmittag nichts anderes zu tun, du könntest mal auf den Plausch gehen. Dafür ist es nicht geschrieben. Das hat einen sehr, sehr wichtigen Hintergrund. Wir müssen diese Dinge regeln, sonst stehen sie als Wahrheit da. Also, ja? Juristische Person oder natürliche Person? Die juristische Person ist erzeugt worden in der Geburtsurkunde. Ja? Und wir wollen mit der natürlichen Person gar nicht argumentieren. Die bringt uns nämlich ein weiteres Problem. Wir sind der lebende Mensch, oder genau genommen das lebende Weib oder der lebende Mann. Ja? So. Und wie? Jetzt wissen wir das. Also das ist etwas, woran sie sich aufhängen. Gut. Wir wollen ja was dazu tun, dass sie es nicht können. Das nennt man also Gegenmaßnahmen. So, welche Gegenmaßnahmen haben wir jetzt zur Verfügung? Ganz kurz, du sagtest gerade, wir sollen uns mit der natürlichen Person nicht beschäftigen. Nein, nur mit dem lebenden Mann. Gut. Ja. Bewegst du dich ja aber erstmal in deren... Nein, tun wir nicht. Oder umgekehrt, du bist gemacht worden zur juristischen Person... Ja, zu der sie dich gemacht haben, aus Wutundwissenheit, du hast dich ja eigentlich dem unterworfen. Wir nicht. Wenn du nicht weißt, dass deine Eltern eigentlich dafür gesorgt haben und dich nicht befreist, ist es ja immer noch nur so in der Freiwilligkeit, die dir unterstellt wird. Genauso wie wenn du jeden alle 10 Jahre einen Revolutionsfall antragst, unterstellst du dich weiter dieser Regularium. Das ist ein Regularium, dass du juristische Person bleibst. So, wenn du aber jetzt eine natürliche Person hast, bewegst du dich in einem anderen Weg. Du bist immer noch nicht in dem Rechtskreis dann, der der Rechtskreis ist, in dem du sein willst. Ja, und es ist immer Sklave. Du? Immer Sklave. Du willst da gar nicht, du willst gar nicht hinkommen. Ja? Das ist wohl wahr. Ja. Aber du hast dann Standing, wenn du erstmal als natürliche Person betrachtest. Ja, aber du kriegst immer noch dein Recht nicht unter der höchsten Rechtsebene und wir wollen auf die höchste Rechtsebene. Ja? So. Wir lehnen jetzt ab, als juristische Person dargestellt zu werden. Also was, wie tun wir das? Ja? Mit der Lebenserklärung. Ja? Als allererstes. Als allererstes. Ja? Du bist ja lebend geboren. Brauchst du nur schauen in den Auszug aus dem Geburtenregister. Da steht klar drin, dass du lebend geboren bist. Der Knabe, das Mädchen. Ja? Und dann sind wir verhökert worden. Und wer ist der Chefverhökerer? Nein, die katholische Kirche. Die hat ja dieses nette Papierchen uns aufgedrückt, mal vor sehr langer Zeit. So, also wir sind jetzt verhökert und jetzt hat natürlich ein gewisser Papst kalte Füße bekommen und der kam dann mit so einem Papierchen, das heißt motu proprio, wo er bestätigt, dass wir ja doch Menschen sind, dass mit der juristischen Person keine Geschäfte gemacht werden dürfen. Also haben wir sogar von der katholischen Kirche bestätigt bekommen, dass sie uns über 300 Jahre betrogen haben. So, also Lebenserklärung. Aber ich habe das ja recht verstanden. Die juristische Person darf man keine Verträge machen. Musst du machen, um im System durchzukommen. Aber du machst das lebender Mensch. Weil du machst nämlich ein Abkommen. Genau, es sind zwei Abkommen. Du machst für dich als lebenden Menschen einen Geschäftsherrn und der Geschäftsherr, der macht ein Abkommen mit der juristischen Person. Und dann hast du zwei juristische Personen, deine und die, die der Staat dir aufgedrückt hat. Und dann kannst du mit ihnen auf dem Level agieren. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Wir haben aber anderes sehr viel wichtiger, weil da ist noch viel Arbeit zu leisten für alle. So, gut. Wenn du jetzt ins Gericht hineingehst, ja, ohne etwas außer der Lebenderklärung, dann hast du, obwohl du nicht mal die Rechtsvermutung der Bar aus dem Weg geschaffen hast, dann hast du schon mal eines getan. Du hast die Grundlage der Diskussion gelegt. Erst jetzt bist du in der Lage, den Menschen in dem Gerichtssaal zu argumentieren. Weil du hast ein Dokument gebracht, hier, ich behaupte. Wer seid ihr, dass ihr noch behaupten wollt? Du kannst aber nicht hineingehen, wie das jetzt viele wollen, und sagen, die gehen ins Gericht, nehmen die Lebenserklärung, knallen die hin und sagen, sind sie für Menschen zuständig? Das geht nicht. Und warum geht es nicht? Weil wir dann nicht verstanden haben, wo die Hausaufgaben zu machen sind. Du musst nämlich klarlegen dem Gericht auch, dass trotz der Tatsache, dass du dich lebend erklärt hast, erstmal geklärt werden muss, dass es in dieser Angelegenheit gar nicht um die Sache gehen kann, weil du Mensch bist und eben nur als Mensch hierher kommen kannst und des Gerichtes zu akzeptieren hat. Und wenn das geklärt ist, dann kannst du fragen, ob sie für Menschen zuständig sind. Welche Lebenserklärung betrachtet ihr denn jetzt als die richtige? Alle. Egal welche. Lebenserklärung ist Lebenserklärung. Wenn du drei Zeugen hast, die beklärt haben, dass du lebend bist, ja, und du selbst dazu noch hast, dann gelten die drei Zeugen mit Daumen- oder Fingerabdruck mehr als ein Notar und damit ist es eine Lebenserklärung. Wir machen die, die wir benutzen, aus bestimmten Gründen, weil da noch andere Aspekte dazukommen, die interessant sind, die verschiedene Lebenserklärungen nicht beinhalten. Aber wenn du eine hast, dann hast du eine. Brauchst du nicht unbedingt eine machen. Allerdings nach 7 Jahren musst du sowieso eine neue machen. Also alle 7 Jahre. Und der Grund, warum es alle 7 Jahre ist, weil man uns ins Seerecht gezogen hat und nach dem Seerecht zum Zeitpunkt der Bestimmung, wann jemand für tot zu erklären ist, war, dass es, also zu dem, zum, in den 16, also im 17. Jahrhundert, in 1600, dass es maximal 7 Jahre gedauert hat, dass man eine Reise um die Erde gemacht hätte. Also wer nach 7 Jahren nicht mehr aufgetaucht ist zu Hause und keinen triftigen Grund hat nennen können, also weil Kommunikation nicht stattgefunden hat, von dem wurde angenommen, dass er nach 7 Jahren Verschollenheit dann tot ist und wurde dann als tot erklärt. Und darauf stützen sich die 7 Jahre. Du hattest vorhin gesagt, dass also nicht nur das Hinlegen der Lebenserklärung wichtig ist, sondern zu klären, dass ja nur ein lebender Mensch herkommen kann und sprechen kann. Das ist also im Grunde auch der Grund, warum die immer einen Anwalt eigentlich einem aufzwingen wollen, weil du ja als Sache gar nicht reden könntest. Richtig. Ja. Also um das nochmal auch verständlich zu machen, du hast auf deiner Ladung Äpfel stehen und du willst Birnen diskutieren. Ja? Das geht nicht. Du musst erstmal klären, dass du hier da bist, nicht um Äpfel zu verhandeln, sondern eben Birnen. Ja? Und das so sollte es sein, weil Äpfel gibt es in deinem Fall nicht. Die haben sie einfach erfunden. Ja? Das ist also die Grundlage. Wir müssen das aus dem Weg. Die auch in dreifacher Ausführung, die Leben erklärt? Nein. Die reicht in einer normalen Ausführung. Die, du brauchst sie nur einmal lebend erklären. Ja? Das ist, du hast 3 Zeugen und damit ist deine Lebenserklärung okay. Und an wem schicke ich die Lebenserklärung? Dich selbst. Ja. Es geht darum, dass die UPU bestätigt, dass du diese Erklärung gemacht hast. Also du schiebst sie durch ihre Kanäle und damit ist für die nächsten 120 Jahre angelockt. Kann niemand bezweifeln, dass du das geschickt hast. Und damit ist ein offizielles Dokument. Du brauchst auch nicht, bitte nicht die komischen Ideen der Heike Werding, die ja immer noch herumschwirren, du müsstest die jetzt noch an den Vatikan schicken. Dann schick am besten einen Pass und eine Kreditkarte mit PIN-Nummer und allem drum dann auch noch mit. Ja? Das ist euer Dokument. Niemand hat ein Recht zu diesem. Ja. Nein, du schickst es im Kuvert an dich selbst. Ja, die Auswertigung kommen noch dazu. Ja. Ja. Du kannst ja auch an Bekannten schicken und dann holst du dort ab, aber der fragt sich dann, wieso schickst du was zu mir, dass ich es abholen kann. Ne? Na, im Prinzip schickt ja eigentlich der Mensch an die juristische Person das, oder andersrum irgendwie. Ne? Ja, die juristische Person schickt die Lebenserklärung an den Menschen oder so ähnlich. Nein, ne? du bist in deinen Augen niemand anders als der Mensch. Du schickst sie an dich selbst. Es geht auch nicht, das an sich selbst schicken, wegen irgendwelcher rechtlichen Angelegenheit, anders als dass es bewiesen ist durch die größte Organisation auf dieser Erde. Und das ist die UPU. Also keiner kann anzweifeln, dass das nicht geschickt worden ist, weil du hast einen Beleg von ihnen und du kriegst das Kuvert wieder. Diese Lebenserklärung, die ich nur einmal für mich selbst mache, die lasse ich dann von mindestens 3 Unterzeichner bestätigen als sogenannte notariale Beglaubigung. Korrekt. Ja. Aber kommen wir später noch drauf in die Ausfertigung, entweder heute oder morgen. Ja. Darf man denn dann hinterher noch zur Wahl gehen und seine Stimme in den Ohren stecken? Das kannst du halten, wie du willst. Ich gehe sowieso nicht wählen, darum habe ich noch nie drüber nachdenken müssen. Das ist eine Todeserklärung. Nee, du kannst behaupten, ich komme hier als Mensch und wähle, weil du als Mensch das Recht hättest, aber. Ja, gut. Wenn du sie abgibst, kannst du nicht mehr entscheiden. Dann brauchen wir die Frage auch gar nicht weiter behandeln. Weil Tote können ja nicht wählen. So, solange er in Belegschaft ist. Und zwar haben wir doch alle Wahlberechnungskarten bekommen. Wir Nee, nicht, nicht alle, ja. Naja, also okay. Da ist ja eine Erklärung, das habe ich Theorie gehört, man soll die beim Notar notariell glauben lassen, weil ich dort als Mensch angeschrieben werde. Da steht nämlich der Familienname. Ich als Mensch, als Familienname. Also natürlich wird das. Das ist ja eigentlich der Pendant zu Menschen, weil sonst kannst du nicht interagieren mit diesem Thema. Also natürlich versuchen die Wolfe ja. Du kannst dich auf die Idee. Eigentlich ja. Also viele haben die Menschen versuchen. Also wenn wir die natürliche Versuchung wollen, dann dürfen wir nicht in die U-Bahn einsteigen, dürfen wir keine Handyverträge machen, wir dürfen nur einen Vertrag machen, weil ein Mensch ist nicht haftbar. Es geht eigentlich nur um Haftung. Es geht um nichts anderes als um Haftung. Bei denen geht es um Haftung. Genau, bei denen. Aber bei uns als Mensch kann es trotzdem. Wir wollen ja das System ausführen, wenn wir sagen, interagieren. Wir wollen auch diese Restaurant betreten. Wir können nicht niemals als Mensch betreten, weil die Chefin sagt, hier raus. Oh. Weil die haben ihre AGBs, die müssen da. Der Hund darf aber rein. Nur als Mensch, Beschlagnahmungsabkommen, alles von der juristischen Kontrolle. Warum kann ich nicht hier reinkommen? Ja, weil ich hier AGBs zu akzeptieren habe. Und Sie warum müssen, denn? Man muss ja doch sagen, die AGBs da. Die muss ich akzeptieren. Und als Mensch kann es geht um Einigung im Leben des realen Menschen. Wenn ich ein echter Mensch bin, ja? Wenn ich Mensch bin und ich komme hier rein, ja, dann gebietet es die menschliche Pflicht, die Ehrenpflicht, dass für das, was ich erhalte, weil ich es fordere, ja, auch einen Ausgleich gebe. Da brauche ich keine AGB dafür. Aber nur wenn Sie Unmensch sind. Ja, wenn Sie aber im System sind, dann hat Sie ein Problem, wenn mich in Haftung zu nehmen. Also nehmen wir mal an, wenn wir in einer ordentlichen Gemeinschaft leben, kommt die Haftungsfrage ja nicht mehr zum Tragen. Ja? Und wir wollen ja uns dahin bewegen, dass wir aus dieser Haftungsgeschichte im Sinne des Handelsrechts, also des Kommerzes, entziehen. Weil das bringt ja den Menschen nicht. Ich meine, das ganze Sinnen und Trachten, das der Mensch hat, ist, ich komme hierher, ja, natürlich wird was geboten, dafür gebe ich den Ausgleich. Ja? Und wenn wir so denken, dann brauchen wir überhaupt nicht mehr über Haftung nachdenken. Und wir zwingen ja, richtig, und wir zwingen ja die Richter dazu, dass sie das anerkennen. Und wir haben auch gehabt jetzt vor ein paar Wochen aus diesem Grunde, weil wir uns als Mensch erklärt haben, ja, im Affidavit in einem der Fälle, das war in Klagenfurt, hat dann die Richterin endlich mal kapiert, worum es geht. Und die hat sich für befangen erklärt. Weil sie nämlich sonst menschlich haftet. Und das ist eine andere Haftung als die Kommerzhaftung. Ja? Und daraufhin, um das Ganze kurz zu machen, haben sich ganze Richter in Klagenfurt für befangen erklärt. Sie wollen mit diesem Affidavit nichts zu tun haben, die Gericht zwar nicht anhängen, weil wir den Menschen einfordern. Ja? Und der Mensch kommt in die Haftung. Der Mensch kann biblisch. Ja, gut. Die wissen aber sehr genau, dass sie daraus sich nicht entziehen können. Vor allen Dingen, weil wir im Affidavit ja festlegen. Also ich behaupte, die ziehen nur deshalb die Sachbeschuldigung in die Befangenheit, weil der Haftungsfall eintreten würde. Wenn die weitermachen würde, würde der Haftungsfall eintreten. Und wenn ein Richter einen Haftungsfall hat, ist der hochgeachtet. Ja, natürlich. Und Sie sind aus Ihrer Sicht doppelt in der Haftung. Sie sind in der biblischen Haftung, weil wir zwingen. Nee, die kannst du nicht zur Seite lassen. Nein, Moment, die kannst du in keinem Gerichtsfall zur Seite lassen. Wer das macht, macht den größten Fehler. Alle 198 Konstrukte dieser Erde haben in ihrer Verfassung, ihren Grundgesetzen oder in ihren Verfassungsgesetzen die Bibel integriert. Da gibt es kein Drumherum. Und wir schneiden alles ab, was drunter ist. Das heißt, die ersten 19 Paragraphen des Grundgesetzes haben wir kein Problem anzuerkennen, weil es um den Menschen geht. Und dazu zwingen wir sie. Im Affidavit steht drin, zumindest in meinem steht es drin, Artikel 1, meine Familienbibel ist mein Gesetz. Artikel 2, meine Familienbibel ist das gültige Recht. Artikel 3, meine Familienbibel ist das gültige Gesetz. Und Artikel 4, meine Familienbibel ist das höchste Gesetz. Und das wissen die sehr genau. Und versuchen mal einen Richter auf die Bibel schwören zu lassen. Der geht weg wie eine Rakete. Was ist denn, wenn er jetzt Muslim ist? Nein, hat er nicht. Ein Gummimoslem, ja, der wird nie der wird gar nichts anerkennen, der erkennt auch den Koran nicht an. Ein echter Moslem wird dir sagen, dass er die Bibel genauso wie den Koran anerkennen muss. Sagen auch die Juden, Hindus, Buddhisten und so weiter. Und es gibt nur, wir erkennen es alle an. Da sollten wir uns nicht irren. Also kommen 10 Jahren wieder. Nein, die ist doch jetzt schon hier. Ich habe mal einen Bibel. I thought you were last week with us. No. Yes, you said Bible, but I don't know. Okay. Grundsätzlich, okay. Dann sind wir bei der Definition, kommen wir sowieso bald. Egal welche Bibel du benutzt, im Großen und Ganzen sind alle Bibeln im Kontext das Gleiche. Wenn du eine sogenannte Bibelübersetzung nimmst, ja, und es gibt keine Bibelübersetzung, es gibt nur Interpretation. Um zu verdeutlichen, was das bedeutet, versuch mir mal das englische Wort in auf ein deutsches Wort zu reduzieren. Wenn du das schaffst, kriegst du einen Nobelpreis in Sprachwissenschaften. Das geht nämlich nicht. Du hast, das Wort in hat im Deutschen mindestens 25 Bedeutungen. Ja. Also kannst du das Wort in nicht übersetzen, du kannst es nur interpretieren. So. Und Interpretation ist eine Definitionsfrage. So, wenn der Übersetzer oder sogenannte Übersetzer in die andere Sprache Worte benutzt im Deutschen, dann muss er diese Worte auch definieren. Über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hat sich die Sprache gewandelt. Und dann müssen wir auf den Zeitpunkt der sogenannten Übersetzung zurückgehen und auch die lokalen Umstände. Wo du herkommst, ist es heute das fast Normale bei der jungen schwarzen Bevölkerung, dass man gut mit schlecht, also, ne? Du weißt es, oh, that's bad. Oder es ist gut, wenn es wirklich schlecht ist. Ne? Also, das kann man dann nicht sagen, ja, da schreibt der eine Übersetzer, das ist gut, und der andere schreibt schlecht. Also widersprechen Sie sich. Nee. Die jungen Schwarzen Amerikas, die würden da, wo drin steht, dass es sein Nächsten zu lieben ist gut, da würden die schreiben, es ist schlecht, aber sie meinen gut. Ne? Also wir müssen immer mit einbeziehen, wer hat es geschrieben, unter welchen Umständen. Ne? Und dann werden wir bald feststellen, dass alle sogenannten Übersetzungen in den wesentlichen Dingen deckungsgleich sind. Ja. Okay. Ja, was man sagen. Aber wo wir hin wollen, ist, wir benutzen ganz bewusst nicht die Bibel ist mein Gesetz, sondern meine Familienbibel. Und warum ist dem so? Damit der nicht kommen kann und sagen, ja, der hat das geschrieben, der hat das geschrieben, der hat das geschrieben, nichts gilt. Nein, meine Familienbibel, wollen wir sprechen über das Gesetz, dann sprechen wir aus meiner Familienbibel oder aus ihrer Familienbibel. Ja. Aber wir müssen bei einer bleiben, weil die Richter ganz bewusst springen herum wie die Kängurus mit ihren Bibeln mal so und mal so und mal so. Deshalb Affidavit beziehen wir uns ja auf unsere Familienbibel. Ist es dann korrekt, um das wirklich eins zu eins zu halten, dass ich dann die Passage, die wir im Affidavit ja definieren, also wortwörtlich anführen, ja, aus meiner Familienbibel dort wortwörtlich übertrage? Wäre nicht schlecht. Habe ich schon gemacht, habe ich mir so. Wunderbar, ist okay. Das ist richtig. Damit, gemacht, nicht, dass der Richter sagt, dann zeigen Sie mal Ihre Bibel und der guckt da rein, wieso, hier steht das ganz anders. Dann hätte er sich ja schon wieder rausgefunden. Okay. Ja. Luther 1912 habe ich das gemacht. Relativ weit gelassen. Das ist deine Familienbibel. Und da hinten habe ich auch eine gesehen. Das ist deine Familienbibel. Also, und das ist die praktische Anwendung dann. Ne? Deshalb schreiben wir die Worte so, wie sie sind. So. Wo waren wir? Bevor wir mich aus dem Konzept gebracht haben. Das ist ja schlimmer wie die Richter. Das erste Instrument, die Bibel, bei der Familienbibel. Ah, die Gegenmaßnahmen. Ja. Okay, wir waren, danke. Jetzt weiß ich, dass du aufgepasst hast. Okay. So, wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben die Lebenderklärung. Und die Lebenderklärung, ja, die bringt uns jetzt mal dahin, dass wir überhaupt miteinander kommunizieren können. So, jetzt geht es aber weiter. Wir wissen ja, dass die Richter nicht nur hinterlistig sind, sondern auch sich an Gesetze, die sie anderen aufdrücken wollen, selber nicht halten wollen. Ne? Und das Gesetz, an das sie sich absolut nicht halten wollen, ist das Grundgesetz. So, die Frage, warum, kann ich das behaupten, dass dem so ist? Gibt es da Ideen? Sie haben sich nur ihrer Bar verpflichtet. Also nicht auf das Grundgesetz. Nee. Es liegt vor uns in fast jeder Zahlungsaufforderung durch ein Gericht. Nein. Sie beziehen sich auf welche Gesetze? Ja? Warum kannst du das behaupten? Dass das fiktive sind. Ja, von Menschen gewählt? Nee, das ist nicht. Gesetze, du brauchst keinen Staat, um Gesetze zu machen. Gesetze können wir auch machen. Wenn diesen Gesetzen innerhalb von 90 Tagen kein Einhalt geboten werden, sind die Gesetze, die wir machen, auch gültig. Ja? Wenn die glauben, in Berlin, im Parlament, die seien die einzigen, die was können, oder der Rest der Bevölkerung das glaubt, dann irren sie sich. Ein Gesetz ist ein Vertrag und nicht mehr. Und wenn wir diesen Vertrag korrekt schreiben, und zwar in eindeutiger Sprache, und wir diese Vertragsvereinbarung miteinander machen, dann ist das spätestens nach 30 Tagen bereits ein Gesetz, und nach 90 Tagen kann gar nichts mehr dagegen gemacht werden. Die Vertragspartner haben dann nur noch Rechte. Und das ist auch der Grund, warum gewisse Gesetze, auf die sich gewisse Organisationen berufen, auch einen Grund haben können, sich darauf zu berufen. Die Verfassung, die man hier oft hört, von 1800, ja, ist eine gültige Verfassung, ein gültiges Gesetz. Ja. Nur haben wir die Macht, das nicht jetzt, wir haben die Macht, nicht es einzufordern, aber das ist ein gültiges Gesetz. Das kann von uns auch gar niemand abschaffen. Weil wir sind nämlich gar nicht Verhandlungspartner gewesen. Das heißt, bei der Verfassung geht es um Versammlung, Religion oder andere Vereinigung, wenn wir die Verfassung machen wollen, können wir nicht. Nein, prinzipiell können sie es nicht, weil sie keine Grundlage dafür haben, also nicht in der Form. Sie können natürlich eine Verfassung haben, sie können was machen, aber sie können jetzt nicht alles andere deshalb aushebeln. Dazu haben sie die Macht nicht. Ja? So, also was die grundsätzlich tun, ist nicht verkehrt. Ich meine, Verfechter der Verfassung, der polnischen Verfassung 1871, die liegen nicht verkehrt. Aber sie liegen auch nicht ganz richtig in dem, was sie tun. Würden sie es richtig machen, hätten sie eine Chance. Aber es zahlt sich gar nicht aus, das richtig zu machen, weil wir damit ein neues System mit der gleichen Korruption wieder haben, weil die Elemente bleiben ja. Aber auch das wollen wir gar nicht hin. Ne? Okay. Was ist mit dem Punkt in der Verfassung, der bürgerliche Tod findet nicht statt? Also da ist ja nicht diese 7-Jahres-Regelung in der 1871er Verfassung. Ja, was ist der Bürger? Der Bürger ist ein Mensch. Können wir das irgendwie nutzen oder spielt das für uns keine Rolle? Nein, da können wir nicht noch kapitalisieren. So. So, wir haben jetzt also, du gehst ins Gericht hinein, ich helfe euch. Wir hatten schon mal was von der Abgabenordnung gehört. Und wer war sehr clever in Verbindung mit dieser Abgabenordnung? Adolf. Nee, Der war ja schon ausgehebelt. Der Walter Scheel. Der hat sie nicht unterzeichnet. Ah, ja, stimmt. Ja. Der hat sie nicht unterzeichnet. Der wusste schon, warum nicht. So, und jetzt seht ihr, in jedem Stück Papier von denen steht immer die Abgabenordnung drin. Und das hatte ich auch schön diskutiert mit diesem guten Mann, der mitgeholfen hat, mich zu kassieren bei der Akteneinsicht, der dann behauptet, ihr wollt doch keine Steuern zahlen. Und ich so, stimmt doch gar nicht, wie kommen Sie denn da drauf? Habe ich weiter erklärt, ich habe das ein bisschen reingerieben, die haben mich ja geholt und haben gesagt, die können mir jetzt einmal gefallen tun, sie haben mich auch abgeholt. Ne? Wir gehen mal heute Abend an den Computer, machen wir auf, Abgabenordnung, Paragraph 415. So, da steht drin, dass es gar keine Abgabenordnung gibt. Jetzt nimmt nur ein Entwurf, der nie unterzeichnet worden ist. Ja, eigentlich müssten wir den Walter Scheel wieder ausgraben und danken dafür. Ja? Und dann habe ich gesagt, so, und Sie wollen mir jetzt erklären, ja, und jetzt fängt es nämlich an, interessant zu werden, dass die und die und die und die und die Steuer alles korrekt ist, aber Sie bringen gleich eine Lüge herein. Das ist die Abgabenordnung. Ich rechtfertige die Wahrheit mit einer Lüge. Wie soll das gehen? So, und das hat sogar der begriffen. Und nur das müssen wir jetzt auch dem Richter mal begreiflich machen. Sie wollen uns hier was verkaufen, ja, wie ein ganz billiger Geschäftsmann. Ja. Also nicht jeder Geschäftsmann, sondern billiger. Der lügt uns irgendwas vor, ja, um eine angebliche Wahrheit zu bestätigen. Und wer tut das jeden Tag? Der Richter, der Staatsanwalt, der Gerichtsvollzieher, dein eigener Anwalt auch noch. So, und das wissen wir jetzt. Und was für Gesetze benutzen Sie? Drittreichsgesetze oder Gesetze, also die bereinigt sind, oder Gesetze, die es gar nicht gibt, wie die Abgabenordnung. Oder Streichengesetze. Ja, so. Und nachdem wir das jetzt wissen, haben wir eine Gegenmaßnahme. Ich habe mal eine Frage. Ich habe mich mit einem Anwalt darüber unterhalten, der meinte dann, bezüglich der Abgabenordnung, die ist in Kraft getreten, aufgrund dessen, dass es ein Einführungsgesetz dazu gibt. Kannst du dazu was sagen? Ich kann dazu sagen, dass ein Papier versucht wird, was zu verkaufen, was gar nicht real ist. Ja, das habe ich schon gedacht, aber wie könnte ich Ihnen das klar machen? Dann erkläre ihm mal, wie etwas nicht erklärtes, als gültig erklärtes auf einmal über etwas anderes als gültig erklärt werden wurde, wenn die Gültigkeitserklärung, die notwendig ist, um es gültig zu erklären, gar nicht geleistet worden ist. In meiner Logik funktioniert das nicht, aber bei die Politiker und Anwälte, die können auch physische Gesetze aushebeln. Ich dachte, die erklären sich das so, dass wenn es ein Einführungsgesetz gibt, dann wird es doch auch im Bundesblatt veröffentlicht. Wenn die sagen, die können doch keine Gesetze. Wenn etwas im Bundesblatt veröffentlicht worden ist, dann hat es eine Gültigkeit. So sagt es. Ja, das hätte er gerne. Und wer nimmt. So, okay. Wenn die Abgabenordnung gültig wäre, ja, wer übernimmt denn dann die Haftung? Und wenn du keinen finden kannst, dem du die Haftung aufdrücken kannst, dann gibt es auch keine Gültigkeit in deren Fiktion, ohne das keine Haftung. Dann habe ich eine Steuererklärung gemacht, die ich durchgestrichen habe und den Rand durchgestrichen habe und habe ein Schreiben dazu geschrieben. dass ich aus rechtfertigem Notstand eine Steuererklärung mache, die aber nicht unterschreiben kann aus den Gründen, dass erstens die Abgabenordnung nicht überschrieben ist, oder nicht in Kraft gesetzt ist, dann würde ich mich im Prinzip die anerkennen. Und zweitens, dass im Prinzip auf Grundlage von Nazi-Gesetzen die Steuer eintreiben, wo ich auch nicht, wo ich mich auch nicht schuldig machen würde und die nicht akzeptieren kann. Eingestellt. Das Ganze nicht eingestellt und bis heute nicht ein einziges Mal eine Aufforderung gekriegt für Steuern. Nicht mehr. Also werden wir Vorgang haben, der Schlüssel, das Schlüsselwort und die Schlüsselworte dessen sind, warum sie eingestellt, die hast du nämlich reingebracht. Nicht schuldig sein willst. Weil sie sind schuldig, haben sie damit schuldig gesprochen und sie wissen es sehr gut. Sie hätten dich mit hineingezogen in die Schuld und jetzt hast du sie 100% in der Haftung. Und deswegen habe ich nie wieder was gekriegt, seit 3 Jahren. Ja, und das war richtig. So ist es richtig zu antworten. Ja. Du hättest dich eines Verbrechens schuldig gemacht, dessen die schon schuldig sind, willst du nicht. Und du hast ihnen damit auch die Möglichkeit gegeben, die Heilung einzuleiten, indem sie von ihrer Forderung absehen. Darf ich mal einen Buch bringen? Nur einen? Okay. Wenn wir jetzt original 30 haben, ist das die. Ja. Und dann eine Gültigkeit. Ja. Und die Abgabenordnung nicht widersprochen wurde nach 30 Jahren. Die Abgabenordnung gibt es nicht. Dem kann ihr auch nicht widersprochen werden. Die Abgabenordnung ist nur ein Entwurf. Ein Gesetz. Moment. Nein. Es gibt keine unilateralen Verträge. Und es gibt auch keine Verträge, die Gültigkeit haben, wenn keiner der Parteien unterzeichnet hat. Das ist nur ein Vertragsentwurf, der in betrügerischer Absicht missbraucht ist. Das können wir nämlich davor halten. Also ich habe die gleichen Argumente gebracht, auch dem Finanzamt gegenüber, in der Steuer. Und es ist so, dass die auf meine Schreiben überhaupt nicht mehr reagieren. Ich bräuchte jetzt ein Mittel, um gegen die vorzugehen. In Verzug setzen und dann einräumen, da kommen wir später noch drauf. So, also wir wissen. Essen ist fertig. Klingt gut. Am besten daher. Ich bin ja schon gewohnt, kalt zu essen. Okay, wenn dann alle haben, dann fange ich auch an zu essen. Ja, so. Willst du nicht warm essen? Nee. Gut, ich will aber noch den einen Punkt jetzt. So. Wir wissen, Abgabenordnung gibt es nicht, weil die ist nie unterzeichnet worden. Und wir wissen, dass es mindestens 79 Drittreichsgesetze gibt, die die jeden Tag anwenden. Diese Drittreichsgesetze sind dazu noch bereinigt worden, das heißt, sie haben keinen räumlichen Anwendungsbereich. Der sie anwendet, ist meistens der sehr unintelligente Rechtspfleger oder Rechtspflegerin. Ja, und nicht da. Und die sind damit in der Haftung. So, jetzt wissen wir das, sie dürfen das nicht. Damit haben wir die Möglichkeit, zum einen das Affidavit anzubangen und sie anzuklagen, und das andere ist, wir bringen auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung zum Einsatz. Wir sagen, liebe Leute, ihr müsst es unterschreiben, ihr dürftet hier in dem Job gar nicht sitzen, tut es mal, wenn ihr das nicht tut, dann nennen wir euch eben offiziell Reichsbürger, das seid ihr ja damit, und Nazis sowieso. Und wir werden uns euren Verbrechen nicht beugen. Wir haben die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterzeichnet und deshalb können wir euch euren Schrott gar nicht anwenden lassen. Das bei mir ist es so, die gehen einfach zur Rentenversicherung und bezeichnen die als Drittschuldner und die bezahlen gerne meine angeblichen Schulden. Dann ist die Rentenversicherung der Haftung. Das musst du jetzt eben aufarbeiten. Ich möchte noch gleich etwas sagen, bevor du kommst. Was die Richter müssen, das interessiert die Richter nicht. Wir haben ihnen klar zu machen, dass es sie zu interessieren hat, weil sie sonst in der Haftung sind. Und das ist das Einzige, was funktioniert. Ja? Letzte Frage. Ich habe die Zahl 79 schon öfter gehört. Gibt es eine Übersicht, dass sie einmal kommt und sagt, hier Abgabenordnung, das kann ich noch nachvollziehen. Und auch ja, da gibt es so eine Liste. Da hebst du eine Liste. Auf unserer Seite oder auf eurer Seite? Nee, das musst du selber irgendwie. Musst du mal gucken, musst du schon noch selber machen. Ja, du musst dir mal angucken im Internet. Am besten suchen unter NS-Gesetze und da kommst du eine Liste. Und auch Bundesbereinigungsgesetze. Und Schornsteinfegergesetz und was ist nicht alles, ja. Die Handwerkskammer. Schornsteinfeger wird Staatsschutz. Ja, so ungefähr. Okay. Aber das Beste ist ja die Justizbeitragungsverordnung. So, nach. Das wenden wir auch zu gerne an. Also gut, nachdem man mich fast zwingt zur Pause, machen wir jetzt die Pause. Danke euch auch. Und machen dann. Kann man die Justiz? Halbe Stunde oder so weiter. Beitragungsverordnung ist ungültig, ja? Du ein Nazi. Das ist alles gesetzt. Gut. Von Adolf Hitler. Oh, das ist ja auch schön. Das ist hier. Der ganze Kampf im Gericht eigentlich sehr einfach ist. Dazu müssen wir es uns allerdings auch einfach machen. Wenn keine es schwer machen. Und wir machen es uns leider oft sehr schwer. Und fangen dann sehr oft an, miteinander zu argumentieren. Und damit haben wir eigentlich den Gerichtssaal schon in unserem Gespräch, obwohl wir noch gar nicht drin sind. Und das ist gar nicht gut, wenn wir das machen. Das ist schlecht. Ja. So, wo können wir es uns einfach machen? Indem wir mal alles vergessen, was wir gelernt haben, ja, in diesem System und sagen, wir beschränken uns auf sehr wenige Dinge mit einem Neuanfang. Und dieser Neuanfang steht hier drauf. Es sind drei Elemente nur. Ja. Ich habe früher diesen Neuanfang immer auf eine Tafel geschrieben. Ja, ein Wort nach dem anderen. Und dann habe ich gesagt, geht bitte nach Hause. Schreibt es so auf, ja, auf ein Blatt, nicht auf ein Blatt Papier, sondern schreibt es im Computer, dass ihr es dann ausdrucken könnt. Ja, lesen konnten sie es, aber irgendwie, sie konnten weder im Computer das Blatt 90 Grad verdrehen, noch diese Worte schreiben und ausdrucken ist schon gleich gar nicht gegangen. Und das habe ich irgendwo nicht verstanden. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin ja lösungsorientiert. Ich schreibe es auf, also erst drehe das Blatt auf dem Computer herum und schreibe es auf und druck's aus. Und dann gebe ich es halt, nachdem ich gesehen habe, das könnte man so lassen, dann gebe ich es ihm auf den Stick weiter. Ja. Leider musste ich das machen, ja, nicht weil ich zu faul bin, sage ich das, sondern weil viele, glaube ich, nicht verstanden haben, was es bedeutet. Okay. Das sind drei Worte, die haben eine große Bedeutung. Und das erste der drei Worte heißt definieren. Der Richter ist ja ausgekocht, das wissen wir, und will uns zu Fall bringen. Und der erste Moment, wo er uns zu Fall bringen kann, ist der Moment, in dem wir versäumt haben, klar zu definieren. Da geht es nicht nur um die Wortdefinition, sondern auch die Situation. wir müssen mal unseren Gerichtsfall auch definieren. Ja? Aber das machen wir, bevor wir in den Gerichtssaal gehen und bevor wir uns überhaupt einsetzen, um irgendwelche Papiere zu erarbeiten, die uns dann helfen sollen oder eine Strategie zu erarbeiten. Wenn ich heute Worte benutzen möchte, dann muss ich sie definieren. Bevor ich diese Worte benutzen möchte, meine Worte zu einem Gegenangriff auf eine Falschanklage, müssen wir auch erstmal die Falschanklage verstehen. Und die kann ich nur verstehen, wenn alles definiert ist. Es ist leider so, dass viele eine Ladung bekommen zu Gericht oder einen Haftbefehl bekommen und die lesen fast gar nichts darin. Habt ihr mal, wenn ihr so einen Befehl, oder eine Einladung bekommt, sie wollen es Befehl nennen, wirklich alles gelesen, was da drin steht? Ja, aber nicht verstanden. Die meisten haben es nicht alles gelesen. Die sehen da irgendwelche Gesetze, mal Paragraph und so, auf diesem Gesetzbuch und jedem Gesetzbuch, aber die wissen gar nicht, was drin steht. Und das ist einer der Tricks, die die benutzen. Die haben hier einen Rechtskreis definiert, die haben sogenannte Vergehen definiert. Sie werfen euch ja den Paragraph so und so vor. Und die wissen auch, dass wir zu faul zum Lesen sind. Es passiert dann nämlich sehr oft, dass wir mit einem Paragraphen konfrontiert sind, der entweder wenig, sehr wenig oder gar nichts mit der Anklage zu tun hat. Und wenn wir diesen Paragraphen nicht ansehen und die Bedeutung dieses Paragraphen nicht definieren, was wollen wir da dann reden oder argumentieren? Also das Erste, was wir machen müssen, ist klarstellen oder definieren, was steht denn in dem Papier überhaupt drin. Ja? Und da muss man jedes Gesetz herausholen. Ja? Ich möchte jetzt ein Beispiel nennen, das ist vor nicht allzu langer Zeit passiert. Blauer Pass abgenommen worden von der Bundespolizei am Flughafen München. Da haben Clowns gearbeitet, die überhaupt nicht wissen, wovon sie reden. Der blaue Pass ist ein Dokument einer Organisation in Washington. Das Passgesetz hat mit einem Dokument einer Organisation in Washington null und gar nichts zu tun. Aber nachdem der Pass abgenommen wurde, wurde es erstmal hingenommen, dass da irgendein Clown in blauer Uniform, ja, auf einem Flughafen eine Geiselnahme macht und eine Freiheitsberaubung mit einem Passgesetz, das nur auf etwas Deutsches zutrifft, wenn es gar nicht deutsch war. Und das muss man einfach so hin. Im Passgesetz ist nämlich ganz klar, dass ein Pass versagt werden kann, ja, wenn man schwer kriminell ist und nicht legal ausreisen will. Ja. Also diese Clowns in ihrer blauen Uniform, ja, die haben hier was einfach erfunden. Und wir haben es stehen gelassen, wenn wir es nicht gelesen haben. Also müssen wir das machen. Ich kann nicht einfach Gesetze zitieren, ja, die gar nicht zur Anwendung kommen dürfen, die gar nichts mit dem Fall zu tun haben. Das heißt, ich darf es nicht, ich kann es auch. Und das ist das, was sie tun. Wann immer wir irgendein Papier von ihnen bekommen, ja, oder eine Papiersammlung, eine Lose von ihnen, dann müssen wir ganz klar klären, worum handelt es sich. So. Und das ist das, wo das Definieren anfängt. Das Definieren geht aber weiter. Ja. Und wie das Definieren ausgenutzt wird im Gerichtssaal, möchte ich ein Beispiel geben, es ging um das Wort ein Paar. Manche kennen das ja schon, dieses Wort und den Gerichtsfall. Es ging also in einem gewissen Gerichtsfall, wie lange hat es gedauert, praktisch von hier nach hier zu kommen. Ich wurde gefragt vom Richter. Dann wurde gesagt, ein paar Sekunden. Ne? Dauert ein paar Sekunden, wissen wir doch alle. Ne? Warten ein paar Sekunden. Dann ist das Richter okay weitergegangen. Und so nach ein paar Sätzen und Versuchen, hier Verwirrung zu stiften, sagt Richter, Sie haben behauptet, also ich habe behauptet, es hätte 2 Sekunden gedauert. Von hier nach hier 2 Sekunden. Nein, ein paar. Ja, ein paar sind 2. Ja, was sagt Kleingeschrieben. Du fragst jetzt groß oder klein geschrieben. Und in dem Moment, in dem du diese Antwort gibst, bist du genau da, wo der Richter dich haben will. Er definiert. Nein, er will dich jetzt in einem Argument haben. Eine Argumentation. Ein Streit. Ja? Und er wartet. Bring mir nur mehr Fragen. Und wie die Fragen kommen, zieht er dich weg von deinem Rasen auf seinen und du bist schon verkauft. So, du könntest jetzt sagen, wie kommt der Richter dazu? Der weiß doch, dass das, wenn ich sage, ein Paar ist nicht 2. Weil ich laufe ja nicht mit der Stoppuhr herum, ja, und stoppe bei 2 genau, das weiß der. Wenn ich dich jetzt frage, kannst du mir ein paar Euro geben, dann ziehst du nicht eine 2-Euro-Münze raus und sagst, wie brauchst du denn genau? Ne? Das ist, weil alles normal, das so denken wir. Und warum denken wir so? Weil wir unschuldig sind. So, und jetzt kommt der Richter und will uns schuldig machen in der Unschuld, ist gleich Vergewaltigung. Das ist alles, was ihn interessiert. Denn wenn er uns als Unschuldigen schuldig macht, ja, dann muss doch irgendwer die Zeche bezahlen. Und nachdem der Unschuldige jetzt auch mal schuldig ist und er glaubt, der Schuldige müsste bezahlen, sind das natürlich wir, ne? Klar. Das ist der Gedankengang des Richters. Und das ist alles nur, weil das Wort Paar nicht definiert wurde oder der Satz, das hat ein paar Sekunden gedauert, nicht definiert wurde. Wenn er gesagt hätte, der Angeklagte, ja, wie lange hat es gedauert? Es hat so ungefähr 2 Sekunden oder ein paar Sekunden, kann er auch sagen, gedauert. Aber so ganz genau kann ich das nicht sagen, weil ich habe keine Stoppuhr mit mir mit. Also ich kann nur sagen, so ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Dann gibt es kein Angriffspunkt mehr. Dann kann er höchstens sagen, ja, können Sie das genauer sagen? Dann kann ich nur sagen, nein, kann ich nicht. Ja? Weil es fehlen mir die Mittel, genau zu sagen, wie viel. Und er kann dann nicht viel weiterkommen, weil wir definiert haben. So. Und wenn heute ich im Gerichtssaal stehe und ich habe alles vorbereitet, wie ich es soll, ja, habe definiert, habe die Situation erkannt, habe meine Vorbereitung gemacht und der Richter kommt und sagt, ja, Sie haben hier in Ihrem Affidavit behauptet, so und so hat die Vergewaltigung geleistet. Dann mögen Sie kommen und sagen, wie das jetzt mal ein Polizist versucht hat, sich herauszureden, in einer sehr cleveren Art und Weise auf die Vergewaltigung eingegangen ist, mit einem Wortlaut, ich nochmal nachschauen, muss ich vergessen, eine Beleidigung hindeutend auf sexuelle Natur. Interessant, wenn ich sage Vergewaltigung. Dann kann ich nur eines fragen. Woher haben Sie das? Steht irgendwo. Man hat ihn nur der Vergewaltigung angeklagt. Also er hat die sexuelle draus gemacht. So, und das ist für uns dann der Angriffspunkt, weil wir ihn dann fragen, wie kommen Sie zum Schluss, dass ich behauptet hätte, Sie hätten die sexuelle Vergewaltigung geleistet? Haben Sie es? Dann kann ich gleich nachfragen. Weil es sehr unvorsichtig ist, weil dieser Polizist den Fehler gemacht hat, sich aus einer Situation herauswinden zu wollen, in der er schuldig ist, aber uns etwas unterschieben will, was unserer Definition entspricht und nicht seiner, seiner Definition entspricht und nicht unserer. Unsere Definition der Vergewaltigung ist, eines anderen Unschuld nehmen ohne deren Einwilligung. Das ist die Erklärung der Vergewaltigung. Hätten wir es spezifizieren wollen, so wie der Polizist getan hat, dann hätten wir ja wohl geschrieben, sexuelle Vergewaltigung. Aber es war es ja nicht. Es war eine Vergewaltigung. Generell. So, wir haben uns definiert, weil wir sagen ja, wenn wir ins Gericht hineingehen, Vergewaltigung ist eines anderen Unschuld nehmen, ohne deren Einwilligung. Und da gibt es dann nichts mehr zu sagen. Eine andere, wie wir Definition gut verwerten können. Richter lieben es ja so, von ihrer Meinung zu sprechen. Meiner Meinung nach. Ja? Jetzt will er euch ja über seine Meinung von eurem Rasen auf seinen bringen. Und dann stoppst du den Richter und sagst, Entschuldigung, Ihre Meinung. Ich definiere Meinung folgendermaßen. Ich möchte nur wissen, ob Sie da auch übereinstimmen. Meinung ist eine Sequenz von Frequenzen und oder Lauten und oder geschriebenen Buchstaben ohne Wert. So, wollen Sie mir jetzt noch Ihre Meinung sagen? Dann kann er nicht mehr. Wir haben also über einen ganz fiesen Trick, den er anwenden will, dass der Richter mit der Meinung uns irgendwelchen fiktiven Schrott erzählen will, ihm gleich gesagt, ein fiktiver Schrott hat keinen Wert. Warum willst du ihn mir erzählen? Das geht nicht über eine schöne Definition. Und wenn ihr jetzt eure Worte alle definiert, und wir haben das auch in der Verfassung gemacht, wir haben die Verfassung im Englischen, weil die Verfassung gilt nur im Englischen als Verfassung, die deutsche Interpretation ist eine Hilfe. Wir haben, wenn ich mich nicht verzählt habe, waren es 587 Worte zu definieren, also verschiedene Worte. Und das hat einige Wochen gedauert. Das hat länger gedauert, als die Verfassung schreibt. Ist das in dem Thesaurus drin, der in der Warenvermutung oder bei der Sachverständig erwähnt wird? Wo kriegen wir denn her, dass wir dasselbe Werkzeug haben? Wenn du zu mir sagst, bitte, gib es mir. Dann kriegst du es heute Abend sowieso. Auf Stick oder, ja, am besten auf Stick. Kennt ihr alles. Ja. So. Also diese Verfassung ist Wort für Wort. Wir haben auch das Komma drin definiert. Ja? Nicht damit jemand sagen kann, warum macht ihr da diese komischen Striche hin? Ja? Und versucht zu verdrehen, weil so weit würden sie gehen. Wir haben den Punkt, wir haben den Doppelpunkt, das Semikolon, das Ist-Gleichzeichen, Größerzeichen, weil alles drin vorkommt. In den Erklärungen, auch in der Definition. Wir haben zum Teil wieder Begriffe reinnehmen müssen, die dann definiert werden müssen, damit alles schlüssig wird in einer Verfassung, damit alles definiert ist. Und es ist in zwei Richtungen, vorwärts, rückwärts definiert, damit niemand sagen kann, ja, ins Philosophische gehen, aber jetzt definieren wir das und dann das und dann das und das, dann sind wir nämlich wieder weg von da, wo wir hinwollen. Also wir haben diese Verfassung definiert, damit niemand je kommen kann und sie verdrehen kann und in der Art und Weise, wie Richter es tun, daran kapitalisiert. So, jetzt bereitest du deine Dokumente vor und da kommen vielleicht mehr als 587 Worte vor. Du willst aber nicht ein halbes Jahr sitzen, nur zu definieren. Ja, du kannst das Ganze abkürzen. Du kannst also zum einen hingehen und sagen, also ich mache eine gewisse Worte, definiere ich im Vorfeld mal, unabhängig von einem Dictionary, einem Wörterbuch. Und dann kannst du sagen, ja, für das, den Rest nehme ich zum Beispiel das Köbler juristische Wörterbuch, ja. Und ansonsten nehme ich halt, weiß ich nicht, Duden Aber wenn ich sie nehme, dann muss ich sie auch bei mir haben im Gericht, damit, wenn es darauf ankommt, ich sie auch aufschlagen kann, damit der Richter nicht seine Definition aus einem Dutzend Wörterbücher benutzt, die gegen euch sind. Was machst du denn, wenn er die aktuelle Version für sich benutzt, weil da wiederum Begriffe auftauchen, die vorher nicht in der Vorjahres- Dann frag sie, ihn nicht zu definieren. Ja. Nachdem er das Wort Meinung anders definieren kann als du, oder das Wort Vergewaltigung, oder das Wort ein Paar, oder welches Wort auch immer, wenn er dir etwas vorgibt, ja, das kommt auch, hier steht es auf dem zweiten Blatt auch drauf, in dem wir dann mal kommen, Sie haben das Wort so und so gebraucht, können Sie es bitte definieren. Er muss es definieren. Musst du es akzeptieren, wenn er seine Definition bringt? Natürlich muss ich es akzeptieren. Wenn du übereinander hast? Du, Moment. Wenn er ein Wort anders definiert und mit dir darüber kommuniziert, dann musst du seine Definition benutzen für seine Argumente, also seine Argumentation. Du kannst auf der gleichen Seite sagen, ich benutze das gleiche Wort jetzt, aber meine Definition ist so und so und er muss das akzeptieren. Und wenn er es nicht akzeptiert, dann geht der Gerichtsverfahren nicht weiter. Es ist nicht wichtig, dass wir eine Definition haben, die allen passt, sondern wie wir das Wort benutzen in unserem Satzbau mit unserer Definition dazu, ist das, was den Inhalt ausmacht und das muss jeder akzeptieren. Und wenn du, ich möchte es, das ist ja schon mehr in Gebrauch, ja? Sag ich mal wieder mit der Definition. Du willst von mir dieses Ding hier kaufen, ja? Nimm mal an, es ist meins. Nicht, dass ich hier der Hehlerei noch angeklagt werde. Ne? Und du sagst, also Peter, ich möchte dieses Glas kaufen. Und ich sage, ich habe keine Gläser, ich habe nur Nudelhölzer. Dann können wir, du willst mein Glas kaufen und ich habe nur Nudelhölzer. Da können wir reden, bis die Kühe heimkommen, da kommen wir nicht weiter. So, deine Definition ist Glas, meine ist Nudelholz, ja. Und meine Nudelhölzer, aus denen kann man trinken, ja, da kann man keine Nudeln damit machen und es hat einen Griff und es ist durchsichtig, ja, und ist hohl und da kann man was reinschütten, also zum Trinken, ja, das ist ein Nudelholz für mich. Meine Definition ist Dings hier, ja. So, wer kann mir sagen, dass ich das nicht machen kann? Weil letztendlich sind alle Begriffe aus einer Buchstabensammlung zusammengekommen. Ja? Allerdings in unserem Sprachbereich Buchstaben, Sequenzen, die man auch mit der Zunge zusammenbricht, erbringt, ohne dass die Zunge abbricht. Aber im Grunde genommen, warum soll das Ding Glas heißen? Wer will behaupten, das Ding muss ich jetzt Glas nennen? Ja? Ich kann so Nudelholz. Vielleicht gefällt mir das sogar besser als Glas. Ja. Und solange wir das respektieren, dass jeder definieren kann, wie er will, ist gut. Aber jetzt nochmal zurück zu dem. Ich sage, das ist ein Nudelholz, du sagst, das ist ein Glas. So, wenn ich jetzt das Glas unbedingt verkaufen will, weil ich will es loswerden, dann sage ich, naja, vielleicht ist es doch ein Glas. Und dann können wir anfangen, Fortschritt zu machen. Mein Glas hat aber zwei Nudelholze wert. Wie das mit einem Nudelholz geht, weiß ich noch nicht, dass es zwei Nudelhölzer wert ist. Okay. Ja. Der Wert hat sich geändert. So. Also wenn ich jetzt verkaufen will, dann würde ich vielleicht versuchen, auf Glas umzusteigen. Wenn ich aber gar nicht verkaufen will, und du wirklich mich irgendwie dazu bringen möchtest, dann wirst du wahrscheinlich sagen, nein, ich möchte doch gerne dein Nudelholz kaufen. Ich habe mich deinen Begriff geerbt. Was haben wir in beiden Fällen dann erreicht? Eine Einigung. Ja, wir reden mal über das Gleiche. Jetzt können wir sagen, okay, jetzt machen wir den Preis fest. Der Richter will aber nicht, dass du den Preis festmachst. Wir haben noch eine dritte Möglichkeit, dass wir beide sagen, nee, das ist weder Glas noch Nudelholz. Nein, Staubsauger. Solange wir über das Gleiche reden, können wir kommunizieren und uns einigen. Und wir brauchen das im Gerichtssaal. Weil hier geht es um eine Schlichtung, eine Problematik. Du willst kaufen, ich will verkaufen oder auch nicht so gern verkaufen oder ich muss verkaufen und will nicht so gern kaufen. Also wir haben trotzdem eher eine Einigungsmöglichkeit, weil wir etwas definiert haben. Ja? Wir gehen alle davon aus, dass alles im Leben definiert ist und klar definiert ist. Ja, in der Umgangssprache mögen wir oft das Gleiche meinen, aber es ist nicht in allen Fällen. Und nachdem wir bemüht sind, eine Schlichtung zu haben, ist es relativ einfach. Ja? Wenn ich zu dir jetzt sage, ich habe auch deinen Namen vergessen. Thomas. Ich will das Glas da. Ja? Kannst du mir bitte rüberbringen? Dann siehst du nur Gläser. Ja? Und dann muss ich dir irgendwo sagen, ja, ich will das da. Das dritte von rechts im zweiten Regal von oben. Ja? Vorne. Ja? Und dann, also, okay, klar. Und das ist dann das Glas, das ich wollte. Also wir machen uns so klar. Wir wissen beide, dass ich ein Glas will. Wenn ich nicht ganz klar sage, welches Glas ich will, dann ist die Chance 1 zu, weiß ich nicht, das sind weit über 100 Gläser dort, dass ich das Falsche kriege. Das ist dann aber jetzt mal auf dieses Passbeispiel zurückzukommen, in der Praxis so, die sagen, blauer Pass, Washington, interessiert mich nicht, erkenne ich nicht an. Du magst es ja definieren als weltweit von mir aus von 194 Nationen anerkanntes Dokument zum Ein- und Ausreisen. Führung, so wollen wir nicht. Hier gibt es nur diese grüne Nazi-Kennkarte, Personalausweis und Reisepass als Beispiel. Was willst du da denn tun? Wenn ich gegen Hürden bin, dann sage ich, Sie haben gerade behauptet, dass das ein Fake ist. Auf welcher Gesetzesgrundlage machen Sie das? Auf meiner eigenen Gesetzesgrundlage. Sie hat dir nichts zu sagen. Sie haben gar keine Gerichtsbarkeit, ihr eigenes Gesetz zu machen. Also erklären Sie mir nochmal, warum, auf welcher Gesetzesgrundlage Sie es machen. Die Sache ist in der Zwischenzeit so weit gegangen, 4 der Bundespolizei München sind jetzt am Auslaufen des Affidavits da. Sie sind schuldig der Geiselnahme, des Freiheitsentzugs, Geiselnahme unter Bewaffnung, des Freiheitsentzugs unter Bewaffnung, der Nötigung der Beweisung, Dokumentendiebstahl, ja, und so weiter. Den sind wir jetzt dran. Freut uns auch. Morgen kommt der Jörg, der mit der Passseite zu tun hat, der weiß von der anderen Seite mehr, weil die ausstellende Organisation geht jetzt von ihrer Seite auch in die Strafverfolgung. Das heißt in doppelte Strafverfolgung. Und es ist dann auch UNO und US-Botschaft involviert. Das Bundeskanzleramt kriegt auch eine auf den Deckel, hat schon gekriegt, weil die sich nicht einlassen. Und die Behauptung, ja, von irgendeinem Clown, ja, ich habe mit die ausreisen wollten, sind jetzt ja, die waren festgehalten worden, auch das ist eine Geiselnahme. Die Bundespolizei hat kein Recht, sich auf Gesetze, die nicht anwendbar sind, zu berufen. Sie haben kein Recht, eigene Regeln zu machen. Sie werden nur dafür bezahlt, um einen Job nach ihrer Arbeitsvertragsbeschreibung zu machen. Das haben sie nicht getan und dafür werden sie strafverfolgt. Wenn die türkische Botschaft ein Visum hineinsetzt und dieses Dokument zurückgibt, wer ist denn dann so ein Clown, dass er behaupten kann, er wäre der Experte, wenn er nämlich gar nichts ist? Er konnte nicht mal ein Passgesetz korrekt zitieren. Ja? Und das ist das, worum es geht. Und das sind die Dinge, die wir eben ausarbeiten müssen. Ne? Nachdem die das geleistet haben, sie werden jetzt auch ein großes Problem haben, weil die nämlich auch auf das öffentliche vergewaltigte Register kommen. Und dazu noch, nachdem dieser Pass einer Minderjährigen abgenommen wurde, ist es auch ein Vergehen in Verbindung mit Minderjährigen. Und das liegt noch heftiger. Und das kriegen Sie jetzt nicht geknallt. Sie haben es im Guten nicht hören wollen, dann müssen Sie halt. Wie sagt man schon schön, wer nicht hören will, muss fühlen. Und das kriegen Sie. Bitte? Was war das für ein Pass? Das war der Pass von der WSA. Ein blauer Pass. Das ist eine Organisation, die autorisiert ist, Pässe auszustellen für Menschen. Und da bist du nicht gebunden an einen Staat, weil der Mensch kennt keinen Staat. Aber das kapiert man in der Bundespolizei am Flughafen München eben nicht. Macht es Sinn, sich für uns dort so ein Passpapier zu besorgen? Und kommt das auch in den Unterlagen oder sollen wir solche Punkte aufschreiben? Ihr kriegt das auch, wenn morgen kommt der Jörg, der kann euch alle Fragen beantworten. Aber nur ein Einzelfall, ich kann deinen Namen sehen. Wie? Abnahme des Passes, ein Einzelfall. Ja, aber das kommt immer wieder mal vor, aber die, die haben vorher mit uns nie zu tun gehabt und wir sind halt unangenehm, weil wir lassen uns von irgendwelchen Firmenangestellten nicht Gesetzesverdreherei auflegen. Und deshalb sind jetzt eine Strafverfolgung. Wir haben ihn versucht zu erklären, lang und breit, ja, über Telefon und dort, ja, dass sie das nicht dürfen, interessiert uns nicht. Na gut, dann interessiert uns auch nicht, dass ihr aufs Vergewaltigerregister kommt. Und die werden auch offiziell als Reichsbürger dann dargestellt, die Schuldigen dort. Das ist eben die Konsequenz dessen, ins Leben müssen. Mir ist es passiert, Kroatien oder Bosnien, Herzegowina, rüber über die Grenze, hat eine Apostille und die sind im Apostillenvertrag drin, sodass man mit einer Apostille über die Grenze gehen kann, ohne Visa. Ja. Die Polizisten, oder die da eine Grenzkontrolle gemacht haben, die haben uns wieder zurückgeschickt und haben gesagt, das erkennen Sie nicht an, obwohl Bosnien-Herzegowina das hätte anerkennen müssen. Jetzt sind ja da zwei Grenzstationen. Machen Sie auch. Die haben mich praktisch wieder zurückgeschickt. Ich musste da im Kreis fahren und wieder raus. Das ist auch Geiselnahme oder was auch immer. Denke ich mal, weil das ist ein gültiges Dokument. Sehr gültiges Dokument. Was du gewöhnlich in diesem Fall machen sollst, sagen, rufen Sie mal lieber Ihren Vorgesetzten an. Er hat dann alle möglichen Polizisten da rausgeholt, weil ich mich da einverstanden erklärte. Und dann haben die alle ihre Dinger da gezückt und haben sich dann in Position gestellt. Und jetzt aber dann hier zurück. Also mal die Einzelberatung vielleicht doch in die Pause verlegen. Ich möchte gerne, dass wir strukturell weitermachen. Naja, das ist ja was schön, aber es was nicht für alle du da machen musst, dann sagen, okay, gegen die Waffe werde ich sie verlieren, aber ich werde rausfinden, wer sie sind. Sie kriegen dann eine internationale Strafverfolgung, ja, wenn er das wert ist. Das ist da, wo eben unsere Einsatzmittel dann nachher reinkommen. Sie handeln immer wieder mit der Willkür und dessen müssen wir uns auch bewusst sein, bis sie uns noch weiter kennenlernen. So. Definition, yes. Mit so einem Pass, wenn man das beantragt und hat das, was ist mit der, sagen wir, der nationale Pass? Du kannst ihn du kannst ihn auslaufen lassen, den du hast, du kannst ihn aber auch weiter behalten. Das ist kein Problem. Und was für Nachteile hat man, wenn man sowas macht? Zum Beispiel nicht mehr die nationale Pass besitzt. Prinzipiell hast du durch den Weltpass den Vorteil, wenn er richtig ausgefertigt ist, dass du als Mensch deklariert bist und als Mensch brauchst du keine Nationalität. Ja. Du damit machen kannst, du musst natürlich diesen Pass auch ordentlich eintragen lassen, damit auch alle Institutionen gezwungen sind, ihn anzuerkennen und dazu nehmen wir uns dann eben die United Nations als Hilfe. Wenn man dort eingetragen ist, können Mitgliedstaaten der UN nicht mehr sich gegenstellen. Ja? Und dann hat man ein Instrument, in dem man in vielen Dingen auch nicht mehr antastbar ist. wenn ich auf der Straße, Entschuldigung, auf einen Weg oder einen Platz geschoben werde von der Polizei, oder auf der Straße dürfen sie uns ja gar nicht aufhalten, dann kann man durch Vorlage dieses Passes ganz schnell klären, dass sie hier nichts zu haben haben, weil nichts gegen dich vorliegt als Mensch. Erst wenn etwas gegen dich als Mensch vorliegt, können sie etwas tun. Also die Willküraktionen sterben damit sehr oft. Und in verschiedensten Fällen ist auch abgewendet worden Zwangsversteigerungen, die sie nicht machen dürfen, weil die Deklaration Mensch da war. Das wurde auch in Ahrensee bestätigt vom Rechtsanwalt des Landratsamtes. Was passiert mit Sozialleistungen, Hilfeleistungen, Hartz IV und was ist da noch so alles? Sie sind trotzdem der Unterstützung verpflichtet, weil du Mensch bist. Wahrscheinlich gibt es das erst gelernt. Briefe schreiben an diese Sozialämter, um zu sagen, ich bin jetzt Mensch? Du musst versuchen, die juristische Person für deinen Vorteil zu verwenden. Sie haben sie kreiert. Sie haben dir dadurch auch Dinge zugestanden. Dann sollen sie die auch leisten. Sie haben nicht das Recht gehabt, dir das Menschsein abzuerkennen. Das ist, was du zurückgefordert hast. Sie sind immer noch in der Verpflichtung, Leistungen zu bringen. Und deshalb sind Sie auch immer Schuldner, ne? Nie Gläubiger. Der Gläubiger wirst immer du sein. Ja. Das versuchen sie dir zwar im Gerichtssaal abzunehmen, ja, aber da kommen wir im Afrikaans eben den Barvermutigen sowieso noch drauf. So. Jetzt haben wir über das Wort definieren einiges. Also, wir müssen jedes Wort, das wir benutzen, definieren können. Wir nehmen uns zur Hilfe Wörterbücher oder unsere eigenen und oder unsere eigenen Definitionen. Wir müssen die Situation definieren. Wir müssen wissen, welche Definitionen der Gegner benutzt. Und wir müssen die Gesamtsituation definieren, damit wir sie überhaupt beurteilen können. Und zum Beurteilen der Situation müssen wir ja dann auch die Strategie mit einbeziehen. Auf die kommen wir später noch ein bisschen tiefer. Aber die Definition der Situation bedeutet, dass wir uns auch mal hinsetzen, einfach ein Blatt Papier nehmen und eine SWOT-Analyse machen. Die SWOT-Analyse heißt Strength, Weakness, Opportunity und Threat. Also Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Bedrohungen. Und die SWOT-Analyse wird in sehr, sehr vielen Bereichen benutzt. Ja, wenn du also eine Problematik festlegen willst, die du bekämpfen, behandeln oder sonst was musst, dann machst du die SWOT-Analyse. Und die SWOT-Analyse gibt dir sehr schnell sehr viel Aufschluss. Alles, was du machst, ist ein Blatt nehmen und dann machst du mit dem Kugelschreiber. Also mit dem Kreuz bin nicht Urbi et Orbi, sondern nur ein Kreuz machen. Ne? Vier Felder. SWOT oder Stärke, Schwäche, Möglichkeiten und Bedrohungen. So. In der Kategorie Bedrohung kannst du immer mal einfügen das Wort Willkür. Das machen sie ja gerne. Aber das ist nicht die einzige Bedrohung. Ja? Die Bedrohung ist deine Finanzstärke, die nämlich gewöhnlich schwach ist. Sind sie in der Lage, dir den Finanzamt abzustellen, das Konto zu sperren, etc.? Ne? Oder dich zu suspendieren, dass du nur mehr so einen geringen Lohn kriegst, dass du nicht mehr kannst. Ja? Das sind Bedrohungen. Möglichkeiten sind Dinge, die können wir zum Beispiel hineinnehmen, Gesetze, die uns irgendwo außer dem, was wir gewöhnlich machen, zu Hilfe kommen könnten. Schwächen sind unsere Finanzstärke. Schwächen sind, dass wir nur klein sind, zumindest zur Zeit. Stärken sind, dass wir die Wahrheit haben. Die Wahrheit kann niemals die Lüge übertreffen. Die Wahrheit ist immer stärker als die Lüge. Die Lüge ist für uns auch eine Stärke, die Lüge der Gegenseite. Die bringt uns nämlich Beweise und das ist immer schwach. Die Lüge ist irgendwann immer identifizierbar und aufdeckbar. Unsere Stärke ist auch, dass wir sehr schnell reagieren können. Regierungskonzerne und andere Konzerne, die haben da schon sehr viel größere Schwierigkeiten. Die müssen sich oft sehr schnell anstrengen, dass sie was ändern können in ihrer Strategie. Eine andere Stärke für uns ist deren Überheblichkeit. Die kommt uns immer wieder. Ja? Und die benutzen wir auch. Ja? Wir waren zu viert und haben in einer Feststellungsklage die Financial Control Authority Englands, also die Finanzaufsichtsbehörde Englands, in dieser Feststellungsklage gezwungen zuzugeben, dass sie den Betrug geleistet haben. Da saßen 6 Anwälte, die sich am liebsten die Zunge und die Rippen abgebissen hätten drüber. Sie haben es zugeben müssen, weil wir sie nicht auslassen haben. Wir haben Willensstärke. Was haben die? Nur die Gier. Die Gier ist keine Stärke, die ist eine ganz große Schwäche. Und vor der müssen wir uns auch hüten, wenn wir Felder angehen, dass wir nicht anfangen, Dollarzeichen aus unseren Augen herauswachsen zu sehen. Denn dann haben wir unsere wahnsinnige Schwäche eingebaut. So, das sind alles Dinge, die in die SWOT-Analyse kommen. Also wenn ihr jetzt sitzt über euren Fall, dann ist noch vieles anders. Und die Beweislast ist auch eine Stärke für uns. Das ist eine große Stärke. Auf die Beweislast kommen wir ein bisschen später noch. So, jetzt haben wir alles das definiert. Und jetzt können wir anfangen, unsere Strategie aufzubauen. Aber bevor wir zur Strategie kommen, möchte ich das zweite Wort in den dritten drei Worten haben, ja? Das Wort verifizieren steht unter definieren. So. Was heißt verifizieren? Wir alle kennen die Phrase in vino veritas, in meint die Wahrheit. Ja? Verifizieren heißt bindend den Wahrheitsgehalt darstellen. So, der liebe Herr Staatsanwalt klagt dich der Nötigung an. Also das ist das, was Sie eigentlich als Vorwand hatten, als die Staatssicherheit wurde. Wir müssen also eine Feststellung machen, Identitätsfeststellung machen, obwohl man meine Identität kennt, weil Staatsanwaltschaften haben ja mit mir kommuniziert. Und ja, also Identitätsfeststellung. Und sie wollten also was verifizieren, was schon längst verifiziert ist. Und dann haben sie mir irgendwann ja ein Verhör noch angehängt in dieser ganzen Geschichte. Sie wollten mich ja verreichsbürgern, die haben mich auch besucht und durchsucht, ob sie irgendetwas finden können, wo sie mich kriminalisieren konnten. Also das ging nicht und dann blieb also nur noch die Anklage der Nötigung durch den lieben Finanzamtschef, weil ich gewagt habe, gegen ihn zu ermitteln. Das ist eine Nötigung, aber das Gesetz hat ihn ja eigentlich genötigt, nicht ich, weil das Gesetz verlangt ja, dass ich ermittle, wenn er die Geldwäsche betreibt. Und dann habe ich nur darauf geantwortet, ja, auf diese Frage. Es war nur eine von 3 Fragen, die sie mir stellen konnten, weil nach der dritten wollten sie mich loswerden, weil ich ja den lieben Finanzamtschef verreichsbürgert habe, steht also im Protokoll drin und da, das war jetzt blöd, aber das haben sie schreiben müssen. Sie haben mich ja dazu gezwungen, dass ich so nicht nett bin. Aber die zweite Frage, die Antwort auf die zweite Frage wegen der Nötigung war, ich widerspreche dieser Behauptung und fordere den Christian Schwarzer, so heißt der gute Mann, fordere den Christian Schwarzer auf, seine Behauptung zu verifizieren. Nie wieder was gehört. Weder von dem Christian Schwarzer, der strafversetzt worden ist, noch vom Staatsanwalt. Nur die Staatssicherheit, den hat mich gewarnt, also nicht gewarnt, hat gesagt, ich soll mich ein bisschen zurückhalten. Ja, im Moment.